Live. Plan B mit Klaus Fiel. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung heißt Mittelschicht, bürgerliche Verhältnisse. Sessions fade, new hearts doubt. uns eine Chance. Doch können wir sie dann für immer und immer. Und wir sind dann Helden für einen Tag. Mittelschicht, bürgerliche Verhältnisse, vor der Wahl, nach der Wahl. Ich komme aus bürgerlichen Verhältnissen. Es dauerte damals, bis mein Vater erstmals mit einem Auto um die Ecke kam. Ein Volkswagen. Wir wohnten zur Miete. Manchmal stürzte meiner Mutter der Eimer um, wenn sie den Flur wischte. Das Wasser sickerte dann nach unten in die Wohnung des Vermieters. Es gab häufig Ärger. Meine späteren Teenagerjahre verlebte ich in einem Einfamilienhaus. Es gab dort einen Partykeller mit Holzvertäfelung an den Wänden. Dazu einen kleinen Garten, zu klein, um dort Fußball spielen zu können. Wir kickten also auf der Straße mit Leder- und Plastikbällen, mit Kronkorken, häufig auch mit Tennisbällen. Rückblickend wüsste ich wirklich gerne einmal, wer die eigentlich ständig anschleppte. Tennis nämlich spielte nach meiner Erinnerung niemand aus der damaligen Schar unterschiedlichster Kinder und Teenager. Tennis war so etwas wie der Sport für die Oberschicht. Die Platzanlagen waren nach meiner Erinnerung allesamt von dichtem Buschwerk umgeben. Ich hörte immer nur die Schlaggeräusche der Spieler, wenn sie den Ball übers Netz beförderten. Wer sie waren, konnte ich nicht erkennen. Meine damaligen Freunde kamen mehrheitlich aus der Arbeiterschicht. Es gab noch eine Reihe von Zechen. Ich kannte jede bei uns in der Stadt mit Namen. Radbot, Sachsen und so weiter. Meine erste Freundin war ein Arbeitermädchen, Petra. Sie hatte üppige Lippen, einen Schmollmund, aber sie konnte nicht küssen. Ich konnte es auch nicht. Außerdem hieß sie Petra und nicht Rosemary. Mir war gleich klar, das konnte so nicht gut gehen. Unten im holzvertäfelten Partykeller spielte ich Tage und Wochen lang das immer gleiche Lied. Love grows where my rosemary goes. Petra und ich, nach 2 oder 3 Tagen trennten wir uns. Musik. Thank you. Mittelschicht, bürgerliche Verhältnisse. Vor der Wahl, nach der Wahl. Ja, ich komme aus bürgerlichen Verhältnissen. Man könnte auch sagen Mittelschicht. Ein fürchterlicher Begriff. Wer schon überhaupt, sieht sich gern als Teil einer Schicht. Bei mir weckt der Begriff seit jeher unentwegt Assoziationen ans Erdreich. Ich sehe mich als Teil der Mittelschicht gewissermaßen unter der Erde liegen. Über mir der satte Mutterboden, die Oberschicht, dann ich und meinesgleichen, die durch und durch mittelmäßige Mittelschicht, ein lebloses Gemisch aus Sand, Lehm und Ton. Und unter uns Steine und Geröll. Bodenklasse 5 nennt das bisweilen der Fachmann, die Unterschicht. Kein Wunder eigentlich, dass ich mich schon früh nach Kräften bemüht habe, diesen Status der Mittelschicht irgendwie abzuschütteln. Ich entsinne mich, wie ich eines Tages an einen Typen namens Horst geriet. Eigentlich Horst Müller. Alle aber riefen ihn Horsti Schmanthoff. Nach einer Figur aus einem Lied des Politsängers Franz Josef Degenhardt. Horsti hatte ziemliches Pech bei den Mädchen. Er hatte nie Geld und er konnte nicht einen Akkord auf der Gitarre greifen. Kein Wunder also, dass er die Welt, so wie sie sich ihm zeigte, komplett auf den Kopf stellen wollte. Damals gab es eine ganze Reihe linker Splitterparteien und in einer hatte Horsti irgendwann so etwas wie ein Zuhause gefunden. Seitdem ging es merkwürdigerweise aufwärts mit ihm. Er lernte ein Mädchen kennen, beide mieteten ein leerstehendes Lokal und betätigten sich fortan als Gastwirtpaar. Sie war die deutlich fantasiebegabtere der beiden und machte entsprechend die Küche. Sie servierte Dosenfisch mit Schinkenröllchen und Erdbeeren. Horsti stand am Zapfhahn und zuckte häufig mit den Schultern. Ständig war die Zapfanlage defekt oder aber das Fass war leer. Aus unerfindlichen Gründen. Die Schar der Gäste nämlich hielt sich in Grenzen. Das Mobiliar bestand aus ein paar wackligen Tischen und einigen Plastikstühlen, die Horsti auf der Terrasse seiner Großmutter entdeckt hatte. Dann wurde sein Mädchen schwanger. Und es standen Wahlen an. Ich machte mir Sorgen um die beiden und eigentlich mochte ich sie ja auch. Zudem wollte ich endlich raus aus der Mittelschicht. Entsprechend machte ich mein Kreuz. Die gibt's in Deutschland sicherlich. Oben waren wir nicht und unten nicht. Meine Eltern waren geschieden, da war ich gerade 7. Gerichte haben entschieden, dass zwei Kinder bei der Mutter blieben. Wir waren zu dritt, zogen raus aus dem großen Haus auf Sylt. Doch die kleine Wohnung war mir recht, denn kein Vater brüllte mehr. So vermisste ich das Meer. Mich an die Stadt zu gewöhnen, fiel mir schwer. Ich fuhr zum Schlüsselkind, das sind die Kinder, wo die Eltern nicht zu Hause sind. Die Mutter nicht am Fenster steht und winkt, denn sie ging zum Dienst Tag für Tag. Es war bestimmt nicht leicht für sie, uns zu erklären, dass sie uns trotzdem mag. Vermisst hab ich nichts, doch du fragst nicht, wer dein Vater ist, wenn du nur zweimal im Jahr Post kriegst. Doch heute ist mir klar, es wäre nicht so, wie es ist, wäre es nicht gewesen, wie es war. Ich wurde zum Schlüsselkind. Es wäre nicht so, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Ich wurde zum Schlüsselkind. Es wäre nicht so, wie es ist, wäre es nicht gewesen, wie es war. Ich wollte aufs Gymnasium, denn ich bin nicht dumm, doch Fakt war, dass das nicht ging, weil die Familie intakt war. Und damals war das schlimm. Doch was du lernst aus diesem Ding, kann dir keine Schule beibringen. Der Block, in dem wir wohnten, war rot, die rote Siedlung. Und das war für viele Eltern meiner Freunde Grund, ihre Kinder von uns fernzuhalten, da die Leute, die dort wohnten, halt als Assos galten. Ich war grad 10, als ich anfing auszugehen, die Jeans eng zu nähen, um cool auszusehen. Ich passe nicht mehr in die Dorfklicke und hing viel lieber mit dem Punks ab. An der Holzbrücke hab mein Taschengeld im Hinterhof verspielt, 17 und 4. Und war erst 12, als ich das erste Bier probier. Und auch die beste Mutter merkt nicht, dass ihr Kind nach Alkohol stinkt. Wenn sie selber trinkt, schrieb im Park, alter Markt, ich trieb mich rum und war dann irgendwann so voll, dass ich fast starb. Doch warum soll ich mich schämen für das, was geschah? Ich wäre heute mal zu vergessen, wie es war. Mittelschicht, bürgerliche Verhältnisse, vor der Wahl, nach der Wahl, Steuern zahlen, Steuern sparen. Ich lebte einmal in einer Wohngemeinschaft mit einem elendig langen Flur, der die einzelnen Zimmer miteinander verband. Eine Gemeinschaftsküche hatten wir auch. Einer der Bewohner ließ sich dort nach meiner Erinnerung fast nie blicken. Stets hockte er in seinem Zimmer und klimperte auf der Gitarre. Er war Solo-Gitarrist in einer Rockband und hatte lange schwarze Haare. Ich verlor ihn aus den Augen, bis er sich plötzlich viele Jahre später eines Abends telefonisch bei mir meldete. Ich lebte recht ärmlich zu jener Zeit. Den Sprung raus aus der Mittelschicht hatte ich schon vor längerer Zeit ziemlich gut hinbekommen. Der Tisch in meiner kleinen Küche wackelte mindestens ebenso heftig wie jene Tische damals in der Kneipe von Horsti Schmandhoff. Ansonsten verfügte ich über 2 Herdplatten, ein Bett, zahllose Plattenregale, ein Bild vom Sperrmüll und diverse Fenster nach draußen. Nun rief er also an und erzählte mir, er sei nun Experte in Sachen Steuerersparnis. Er beschrieb einige Modelle, alles legal, nannte Prozentzahlen. Ich hörte eine Weile zu, offen gestanden, eher aus reiner Freundlichkeit. Dann sagte ich ihm, ich sei nicht mehr in der Mittelschicht. Ich hätte nahezu jeden Tag einen neuen Lieblingssong, alles ginge viel zu schnell derzeit. Und ich sagte ihm, ich hätte einfach überhaupt keine Zeit zum Steuersparen. Keine Zeit, so wie bei Westernhagen. Keine Zeit, den Song mochte ich immer. Und überhaupt, ich hätte, so schloss ich das Gespräch, dazu auch irgendwie überhaupt keine Lust auf Steuersparen.

Das bin ich, ja, das könnte ich gewesen sein. Oft habe ich mich, als ich dieses Album Anfang der 90er Jahre hörte, bei diesem Gedanken erwischt. Attention! At this moment you are now listening to an Ice-T LP. If you are offended by words like shit, bitch, fuck, dick, ass, ho, cum, dirty bitch, low motherfucker, nigga, hooker, slut, tramp, dirty low slut, tramp, bitch, ho, nigga, fuck, shit, whatever. Take the tape out now. This is not a pop album. And by the way, suck my motherfucking dick. Yo, Ice, the organization say they can't stand business with us any longer. What are you gonna do? We always knew we were gonna come to this point sooner or later. We have absolutely no option but to move forward. We'll have to set up our own distribution, manufacturing, run a totally independent organization and operation. We still got our connections in Texas, Miami, New York, Chicago, Detroit, and soldiers on the streets willing to die. I can't put any cut on the product. I just can't live like that. But from now on, if any cops get in our way... Turn up the mic, dog, so I can get off. Find me Charlton Heston and I might cut his head off. I'm not to be fucked with. Step in the range of my gaze and get fucked quick. Niggas, hoes, I don't know who you are, my friends or foes. Smiling my face, they about to kill me behind doors. I got a new attitude, no trust. Got me in a corner, all a nigga can do is bust. It may be you. It's gonna be a lot of dead before I'm through. I'm out to break off niggas who played me and dissed me. Try to switch from side to side like they're with me. The damage is done. Source magazine, you're the first one. You try to diss Chuck Cuban, me. How the fuck you pick us three? You punk motherfuckers ain't shit, you just a bunch of hoes. Making money off the pros. And when I see you, get you in my sights, I'll give your ass a story to write, cause it's on. It's on. So I'm motherfucking and you can't turn this shit off. Catch you in the streets and your ass will get tossed. Bang, bang, bang, cause it ain't no thing to put in work and watch your head first. A lot of fans ain't shit. Let me repeat, a lot of fans ain't shit. Quick to flip it for group don't hit. That's not making nothing but a pop hole bitch. And I don't need ya, I love to bleed ya. All I ever wanted was a real nigga's praise. But the sad motherfucking fact is there ain't that many real motherfuckers these days. Game knows game, and I know too many two players to name, and I can make it in the music or the street game. I still got hoes that'll work, still got crews that'll hit, still roll with an extra clip. Don't say they'll stop me, doubt it. Those motherfuckers better think about it. You best to let me rap. Ice back on the streets, you don't want that, cause I'll break ill. And you really have to body count the cops, I'll kill his soul. It's on, motherfucking, you can't turn this shit off. Catch you on the streets and your ass will get tossed. Bang, bang, bang, cause it ain't no thing to put in work and watch your body jerk. It's on. It's on, motherfucker, yeah, goddamn right. It's on, my royalty check, yeah, fool, I write my own. I own my own label, put my own shit out, so no one tells me what the fuck to talk about. And all the suckers that said I was through, you need to wake up to my view. I'm falling off, that's a joke. You motherfuckers are still unknown and broke, and I'm stankin' rich. My fucking maid lives better than you, bitch. So shut your trap. When it comes to this level of game, you don't know jack. CIA, FBI, IRS, try to let us out for sweat. But they'll never sweat you, son, cause you're broke and you're dumb and you're no threat to no one. Them fools don't play. I gotta deal with those motherfuckers every day. They love to get me behind bars. They hawk a nigga like I'm Carlos Escobar. But in a way I am. Been putting dope on the street for years and don't give a damn. So I'm thinking about them friends. The real motherfucking gangsters wanna see me in. It's gonna end up in a bloodbath, no doubt. That's the only way I'm going out, it's on. It's on. can't turn this shit off. Catch you on the streets and your ass will get tossed. Bang, bang, bang, cause it ain't no thing. But put in work and watch your head burst. It's song. Mittelschicht, bürgerliche Verhältnisse, vor der Wahl, nach der Wahl, Mittelschicht, bürgerliche Verhältnisse, Sicherheit, keine Experimente. Manche laufen ihr Leben lang davor weg. Andere werden am Ende davon eingeholt. Courtney Love etwa ist so eine. Nobody's Daughter, das neue Album ihrer Band Hole, ist ein fürchterlich langweiliges Werk. Die tragenden Gitarrenriffs klingen wie müde Überbleibsel irgendeiner Session aus den späten 80er Jahren, von der sich nicht mehr exakt sagen lässt, ob nun Musiker der Guns N' Roses daran beteiligt waren oder solche der LA Guns. 11 Lieder, die erschreckend deutlich verraten, wie wenig Leidenschaft und vor allem Neugier den Weg der Hauptprotagonistin zuletzt offensichtlich gesäumt haben. Ich mag Menschen ohne jede Neugier nicht so sehr. Ich halte diesen Mangel für eine Form dummer Arroganz und reagiere immer wieder empfindlich auf Zeitgenossen, die unentwegt reden und nie das Bedürfnis verspüren, Fragen zu stellen. Und wenn sie es doch einmal tun, dann oft nur, um sich ihre eigenen Fragen schleunigst selber zu beantworten. Als Politiker beispielsweise würde ich meine zur Verfügung stehende Zeit vermutlich weitgehend nutzen, um zu schweigen, würde mich gewissermaßen von den Stimmen meines Umfeldes führen lassen, zur tieferen Erkenntnis. Guided by Voices also. Und by the way, ich liebe diese Band. Die Sonne geht gerade auf. Mal sehen, ob stimmt, was die Leute so erzählen. Ich nehm den ersten Bus. Laptop 499. Der Busfahrer erzählt einen Witz, bis irgendjemand lacht. Mittelstandsproblem kennt. Mittelstandsproblem kennt. Mittelstandsproblem kennt. Mittelstandsproblem kennt. Eis baute. Heute aber viel erwachsener ist und sich damit sehr wohl fühlt. Was war das? Eine SMS. Jemand schreibt. Mittelstandsproblemcamp. Mittelstandsproblemcamp. Mittelstandsproblemcamp. Mittelstandsproblemcamp. Wir essen Bioprodukte. Entspannen bei Biowein. Tanken Biosprit. Ernähren uns bewusst. Ökotest sehr gut. Verzicht. Mittelschicht, bürgerliche Verhältnisse. Bernadette La Hengst, Knaf Rellem und Gus nennen sich die Zukunft. Ihr Album Sisters and Brothers, daraus gerade gehört Mittelstandsproblemcamp. Vom Mittelstand verstehe ich nichts. Ich war mal Mittelschicht, bin es wieder, wie ich zuletzt mit Schrecken feststellte. Das eine freilich, Mittelschicht hat mit dem anderen Mittelstand rein gar nichts zu tun. Auch wenn einige Politiker es in ihren Statements aus meiner Sicht immer wieder fröhlich durcheinander werfen. So wie Gerechtigkeit und Fairness. Sind beide Begriffe hinsichtlich ihrer Bedeutung eigentlich deckungsgleich? Ich verstehe das nicht. Warum fair, wenn es doch auch gerecht geht? Es mag fair sein, wenn der FC Bayern München im Fußballsport das 10- oder 20- oder gar 100-fache des Fernsehgeldes einstreicht, welches der FC St. Pauli demnächst bekommen wird. Aber ist es auch gerecht? Wo sind die Dichter und Denker, die mir das erklären könnten? Ich sehe immer nur börsenkompatible Zahlenjongleure, deren Ausführungen zum Thema Zukunft immer zu etwas fehlt. Sie sind nicht funky. Es ist so, wie damals mit Petra und mir. Küssen. Wir konnten es beide noch nicht und trafen jeder für sich unsere Wahl. Gute Nacht und gute Gespräche im 1 Live Talk Radio gleich mit Jürgen Domian. Pass down all evil.